Erster, ich schreibe euch diesen Brief, meine Freunde. Ich möchte, dass ihr euch an die wichtigen Dinge erinnert. Zweiter, denkt an die Worte der Propheten. Denkt auch an das, was die Apostel euch gesagt haben. Es sind die Gebote von Jesus, dem Herrn. Dritter, ihr müsst wissen, dass am Ende Leute spotten werden. Sie tun, was sie wollen. Vierter, sie sagen, wo ist Jesus? Er hat versprochen zu kommen. Aber alles ist noch wie früher. Fünfter, sie vergessen, dass Gott früher Himmel und Erde aus Wasser gemacht hat. Sechster, damals wurde die Welt durch eine große Flut zerstört. Siebter, die jetzigen Himmel und die Erde werden für das Feuer aufbewahrt. Sie werden am Tag des Gerichts zerstört. Dann werden die bösen Menschen bestraft. Achter, vergesst das nicht, meine Freunde, für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Neunter, der Herr braucht nicht lange, um zu tun, was er versprochen hat. Er hat Geduld mit uns. Er will nicht, dass jemand verloren geht. Er will, dass alle Menschen zu ihm umkehren. Zehnter, aber der Tag des Herrn wird kommen. Er kommt plötzlich wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit großem Lärm verschwinden. Alles wird im Feuer verbrennen. Die Erde und alles darauf werden zerstört. Elfter, alles wird zerstört. Deshalb müsst ihr heilig leben und Gott ehren. Zwölfter, freut euch auf den Tag, an dem Gott kommt. Dann werden die Himmel im Feuer vergehen und alles wird schmelzen. Dreizehnter, aber Gott hat uns etwas versprochen. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dort wird alles gut sein. Vierzehnter, meine Freunde, wartet darauf. Lebt so, dass Gott euch ohne Fehler findet. Lebt in Frieden mit ihm. Fünfzehnter, denkt daran, dass Gott Geduld hat, um uns zu retten. Unser Freund Paulus hat euch das auch geschrieben. Er war sehr weise. Sechzehnter, Paulus schreibt in seinen Briefen über diese Dinge. Manches ist schwer zu verstehen. Leute, die nicht viel wissen, verdrehen seine Worte. Das tun sie auch mit anderen heiligen Schriften. Dadurch schaden sie sich selbst. Rasse 17. Meine Freunde, ihr wisst das schon. Passt auf, dass ihr euch nicht von falschen Lehren mitreißen lasst. Bleibt stark im Glauben. 18. Werdet immer besser in der Gnade und Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn. Ihm gehört alle Ehre, jetzt und für immer.